So, guten Tag, alle Freunde. Einige von euch kenne ich schon, einige kenne ich nicht. Heute also, indem viele von uns sind von weit weg gekommen, einige von großer Entfernung, dann wir machen nicht so lange. Heute Abend werde ich nur erklären, also die einige Grundregeln, die wir dann versuchen zu verfolgen, und dann wir gehen über Tagesplan und ich erkläre, was ich so hier lehren werde, diesmal, okay? Dann wenn Sie, wir sind jetzt keine große Gruppe, ich sehe, ziemlich gemütlich, dann wenn ihr irgendwelche Vorschläge haben, was Sie von Dharma hören möchten, was Sie lernen möchten. Ich freue mich sehr, dass ich mal auch für mich selbst die Sachen, die ich früher gelernt habe, wiederholen kann. Wie ihr wisst, diese Retreat jetzt, wir haben knapp 10 Tage oder 9 Tage oder 8 Tage, ist Citta Anupassana gewidmet. Ich habe früher hier Kaya Anupassana gelernt, dann Vedana Anupassana letztes Mal, immer 2 Jahre, wieder 2 Jahre. Ich weiß nicht, wer von euch früher dabei war, bei Kaya Anupassana und Vedana Anupassana. Wer hier war, bitte lassen Sie mich wissen. Bei beiden. Naja, in diesem Fall, ich werde dann irgendwie zusammenfassen machen müssen, von was wir schon gelernt haben, weil diese Kaya Anupassana, Vedana Anupassana, jetzt Citta Anupassana, nach 2 Jahren vielleicht mache ich wieder, oder nach einem Jahr wahrscheinlich nicht, weil ich nicht da bin. Aber nach 2 Jahren, dann machen wir Dhamma Anupassana. Oder nach 1,5 Jahr, oder nach 1/4 Jahr, ich weiß noch nicht. Und vielleicht dann, wenn es noch Gelegenheit gibt, dann wir werden alles zusammenfassen. Weil in der Tat, wir trennen alle diese Sachen, damit wir sie zusammenfassen können. Und das ist dann eigentlich auch Inhalt der Erleuchtung, wenn alle diese Sachen zusammenkommen. Ohne Trennung. Dann in diesem Retreat, ich weiß nicht, gibt es hier Anfänger, die noch nicht meditiert haben. Ich nehme an, dass wir alle schon meditiert haben. Ganz ein Anfänger. Naja, aber viel Zeit haben wir nicht über diese Grundsachen. Ich erkläre vielleicht am Anfang etwas über die Körperlage, Wichtigkeit der Körperlage, wie es mit Atmen verbunden ist. Dann in diesem Retreat, früher habe ich als Einstieg für Satipatthana immer Anapanasati gelehrt. Das kennt ihr alle wahrscheinlich. Ja? Dann diesmal werde ich lernen Anapanasati ein bisschen, wie es in China und Tibet gelehrt wird. Nach Yogacara Bhumi Shastra. Habt ihr Interesse dafür? Ja. Und das ist natürlich mit Yoga verbunden. Und in diesem Kurs werde ich im Rahmen von Citta Anupassana auch ein bisschen von Yogacara reden können, indem Yogacara sehr eng mit der Yoga-Tradition ist, überhaupt in Indien. Dann in den meisten Kursen, die ich mache, wir dann lernen auch von Sutra. Also ich werde 2 Vorträge halten, morgens und dann abends. Morgens werden wir über Methode reden, wenn ich die Methode erklärt habe, diesmal Anapanasati nach der chinesischen Tradition und tibetanischen Tradition auch. Und dann abends werde ich reden über Citta Anupassana. Citta Anupassana hat 2 Seiten. Die Grundlage ist, wir werden erst über die Grundlage von Citta Anupassana reden und das ist dann Satipatthana Sutta. Aber in Satipatthana Sutta wird nicht viel von Citta Anupassana gesagt. Aber die Citta Anupassana, das erklärt wird in Satipatthana Sutta, in dem es sehr eng verbunden ist mit Anupada Sutta. Dann ich werde erst im Rahmen von Citta Anupassana Anupada Sutta analysieren. Wie ihr vielleicht weißt, es gibt 2 Sorten von Vipassana, sogenannte Kalapa Vipassana und Anupada Vipassana. Kalapa Vipassana ist Zusammensetzung von den Objekten von Einsicht in Aggregaten, Ayatanas, Dhatus, Paticca Samuppada und so weiter. Andere Methoden sind die einzelnen Dhammas, Rupas und Namas, ein nach dem anderen zu lernen. Das ist Anupada Vipassana. Ich war in dieser diese Tradition hat mit Abhidhamma zu tun. Ich wurde in diese Tradition ausgebildet und jetzt versuche ich das in den letzten Jahren. Ich war ziemlich viel in Indien und China und habe ich versucht, diese Tradition dann in Einklang bringen mit was von Vipassana gelehrt wird in nördlichen Tradition auf Grundlage von Yogacara. Und darüber werde ich auch ein bisschen reden, insoweit wir Zeit haben. Seid ihr interessiert? Yogacara-Tradition, was Buddhismus anbetrifft, ist vielleicht von Seite von Psychologie und Philosophie ist am interessantesten. Wenn jemand sich von euch mit Psychologie oder Philosophie beschäftigt, natürlich für Yogacara ist sehr faszinierend. Dann, indem wir noch Leiden erleben, wir brauchen Dhamma. Wir brauchen Dhamma oder Dharma. Das heißt, wir brauchen Weisheit. Und Weisheit, wie ihr wisst, gibt 2 Sorten. Analytische Weisheit und nicht-analytische Weisheit. Analytische Weisheit wurde in Agamas und Nikayas und auch in Abhidhamma, das auf Nikayas und Agamas basiert ist, besonders betont. Und nicht unterscheidende Weisheit ist sehr wichtig für Verständnis von Buddhismus und es wurde in nördlichen Traditionen betont. Ich vermeide absichtlich diese Namen Hinayana, Mahayana. In China heutzutage, die Buddhisten sagen nördliche Tradition und südliche Tradition, was viel besser ist. Dann im Rahmen von Citta Anupassana eigentlich, wir sollten auch diese nicht unterscheidende Weisheit, Satipatthana Sutta spricht nur von, im Rahmen von Citta Anupassana, nur vier unterscheidende Weisheit. Aber in diesem Kurs, wir werden insofern die Zeit erlaubt, wir werden auch versuchen, das, womit ich mich sehr lange beschäftigt habe, aber nur in Zusammenfassung, wie man diese unterscheidende Weisheit mit nicht unterscheidender Weisheit verbinden kann. Ist das interessant? Sehr interessant. Damit habe ich mich ziemlich lange beschäftigt und auch das lehre ich jetzt in China und so weiter. Auch in Indien, wo eigentlich jetzt viele Leute versuchen, diese buddhistische Tradition in Einklang mit Yoga-Tradition zu bringen. Und dafür natürlich ist Yogacara am interessantesten. Und die Methode, die ich euch lehren werde, ist natürlich auch, hat viel sehr interessant, indem es mit Qigong und Tai Chi Chuan und diese Sachen verbunden ist. Dann morgen werden wir Qigong-Übungen üben. Ist das interessant? Hat jemand von euch schon Qigong gelernt oder Tai Chi Chuan? Dann Sie werden das interessant finden. Diese Qigong, das wir lernen werden, ist genannt I Ching Ching. 12 Übungen, die entsprechen 12 Organen der chinesischen Medizin. Und jetzt verteile ich die Mappe für diese Übungen. Ich werde das erklären dann. Ich bitte diese. Also. Ein Blatt haben wir. Ja, ist auch nur eins. Dann hier ist nur auf Chinesisch. Ich werde das dann übersetzen müssen. Hat jemand schon diese Übungen gelernt? Gelernt. Ja? Ja, wir haben sie schon gemacht. Hat jemand von euch chinesische Medizin gelernt? Das ist sehr faszinierende Seite von menschlichem Wissen. Diese Übungen sind sehr eng mit chinesischer Medizin verbunden, mit den Meridianen und Reinigung. Und die Methode von Anapanasati, das wir lernen werden, ist auch eigentlich verbunden mit, kann Einstieg werden zu Forschung von den Meridianen und Kanalen und Reinigung von diesen. Also wenn Sie chinesische Medizin gelernt haben, dann wird es sehr, sehr faszinierend, weil alle diese Übungen sind mit Reinigung von den Meridianen verbunden. So, dann wir haben viel zu lernen. Gibt es noch irgendwelche Vorschlag, was ihr lernen möchtet? Gut so, wie ich das zusammengefasst habe. Also morgens erst Methode von Anapanasati erkläre ich. Ich erkläre auch, wie es sich unterscheidet von dem, was Sie gelernt haben. Und was sind die Vorteile und Nachteile von dieser Methode. Die Methode, die wir lernen werden, ist ein bisschen anspruchsvoll. Es kann ein bisschen schwierig sein am Anfang. Aber es ist auch überhaupt kein Problem, wenn ihr fortsetzen in dem, was sie schon gelernt haben. Und dann lernen sie das, was ich erklären werde, nur als Theorie, dass sie später anwenden können, ist gar kein Problem. Diese Methode ist interessant natürlich für diejenigen, die über Yoga, Qigong und diese Sachen Interesse haben. Die andere Methode, die ziemlich bekannt ist von Anapanasati nach Visuddhimagga, ist mehr sozusagen leicht zu meistern und zu benutzen, um in die Jhanas zu meistern. Und die Sutta, das wir jetzt besprechen werden, ist auch betont besonders die Jhanas. Anupada Sutta ist praktisch alles, hat Inhalt, hat alles zu tun mit dem Thema, wie man die Jhana-Erfahrung für Vipassana anwendet. Und diese Methode ist sehr eng mit Abhidhamma und Tradition von Abhidhamma und von den Kommentaren. In dieser Tradition, wie ich sage, ich wurde ausgebildet, auch ziemlich bisschen jahrelang war ich Lehrer in dieser Tradition. Ist mir vertraut und diese Tradition richtet sich vollkommen, also ist zusammengefasst in Visuddhimagga, was zusammenfasst die Kommentare, Tradition von den Kommentaren zu Abhidhamma und zu den Suttas und Subkommentaren. Wir werden auch ein bisschen diesen Stoff berühren können und dann in der Zeit, das bleibt, wenn, nachdem ich die Methode erklärt habe, wir verbinden dann Morgenunterricht und Abendunterricht und wenn Zeit reicht, dann ich versuche noch ein bisschen über diese nördliche Tradition von Vipassana zu reden. Dann jetzt ein klein bisschen über, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Charita und Varita, alle Mönche und auch Laien lernen Charita, Varita. Charita, was man machen sollte, was man nicht machen sollte. Und jetzt in Bezug zu diesem Kurs, damit wir leben sozusagen 9 Tage, oder 8 Tage, 8,5 Tage, so wie im Paradies. wir wollen so leben, weil wir alle wollen in sich selbst hineingehen und durch sich selbst die Welt erkennen, wie es ist. Ist das so? Ja. Dann, wenn wir es wollen, was brauchen wir? Wir brauchen vollkommen Respekt für die Meditation von den anderen. Wenn man nicht Respekt für die Meditation von den anderen hat, kann man auch nicht Respekt für eigene Meditation haben. Und man kann nur gut machen das, was man mit Respekt und so Verehrung behandelt. Ist das wahr oder nicht? Dann in diesem Falle, wir versuchen genau diese Stunden von Meditation aufrechthalten, dass wir kurz vor Anfang der Meditation schon da sind. Nicht, dass wir 10 Minuten oder 15 Minuten später in Meditationshalle kommen und dann die anderen stören. Das machen wir nicht. Sind wir alle damit einverstanden? Ja. Dann zweite Sache. Wir bemühen uns und Arya Mauna, also edle Schweigen. Natürlich, wenn es was sehr, sehr Dringendes gibt, kann man reden. Das ist ja klar. Wir brauchen nicht darüber sprechen. Aber die Sachen, wie dass wir draußen unsere Probleme draußen, unsere Arbeit und so weiter, das lassen wir alle beiseite für 8 Tage oder so. Nur so werden wir uns völlig an Meditation konzentrieren können. Dann jetzt gehen wir schnell über den, wie ist das, Zeiten. Tagesablauf. Also dann das. Wie ist das verschwunden? Kennst du mir geben? Kann ich ihn geben? Ich habe ihn vorhin bei dir gesehen. Hier haben wir. So 5 Uhr wecken. Wenn wir können natürlich noch früher üben, aber 5 Uhr gibt es eine Glocke oder sowas. Gong. Wer ist verantwortlich dafür? Ich mache das, oder? Nee, ist schon verteilt, glaube ich. Ja? Ist schon verteilt, ja. Dann ich brauche mich nicht darum zu kümmern. Ja. Dann 5.30 Uhr, wenn das Wetter schön ist, wir treffen uns unten und eben draußen, das ist besser, ne? Auf der Wiese. Auf der Wiese. Ja. Oder neben der Pagode hinten. Früher haben wir dort geübt. Ja. Ist das besser? Ja, ist gut. Dann wir machen wieder, so wie letztes Jahr, ein bisschen Aufwärmen, Übungen und dann diese Qigong-Übungen. Und wenn das Wetter schlecht ist, dann machen wir vielleicht ein paar Yoga-Übungen in Stellen oder sowas. Oder wenn genug Raum hier ist, dann machen wir hier, je nachdem. Dann diese Yoga und Qigong und so kann vielleicht nicht 45 Minuten, es kann auch eine Stunde dauern, das ist nicht so wichtig. Da ungefähr eine Stunde Qigong haben wir und eine Stunde Meditation. Dann um 9 fängt es wieder an mit Sitzmeditation. Und 10 Uhr bis 11.30 Uhr, ich erkläre die Methode, und wenn noch Zeit dazu ist, dann wir meditieren. Die Methodeerklärung, ich schätze immer so 45 Minuten und dann 45 Minuten meditieren. Normalerweise immer nach der Meditation, wir machen Gehmeditation. Diejenigen, die sehr an Meditation gewöhnt sind, sie brauchen nicht unbedingt aufstehen, sie können weiter sitzen. Das ist ja klar. Und natürlich diejenigen, die Gehmeditation draußen üben, dann sie nehmen Rücksicht an diejenigen, die noch sitzen bleiben. Das ist auch klar. Aber die Gehmeditation hat auch sehr wichtige Funktion. Es ist immer besser, wenn man sich ein bisschen bewegt zwischen den Sitzungen. Und wir machen eine Stunde Rücksicht an die Anfänger. Das ist nicht zu lang, nicht zu kurz. Eine Stunde okay. Alle sei zufrieden. Hört nicht zu wenig für die alten Hasen, nicht zu lang für die Anfänger. Dann Interviews. Wir fangen an mit den Interviews nicht morgen. Ich schlage vor, übermorgen oder nach 2 Tagen, was ist besser? Wenn die Methode erklärt ist, vielleicht ist es besser dann mit den Interviews anfangen. Aber falls es Anfänger ist, wir machen so besondere Interviews für die Anfänger übermorgen, für diejenigen, die noch nicht viel meditiert haben, dann die sollen erst kommen zu Interviews. Wer hat früher nicht viel meditiert? 2, 3, 4, dann ihr kommt dann erst zu Interview übermorgen. Sonntag. Dann ab Montag für die anderen. Und wir haben 2 Stunden für die Interviews von 3 bis 5. Und es gibt nicht so viele Übende, dann Maximum Zeit, wir machen 15 Minuten. Dann wir wechseln immer. Ja? Aber das heißt nicht, dass unbedingt jeder 15 Minuten da sein muss, wenn es klar ist, dann ist nur so informativ. Wenn es Probleme Interviewliste. Dann 2 Stunden, das macht 8 Ebenen. Dann wir machen 10 Ebenen, damit es sich ändert und jeder hat Gelegenheit, mehrmals zu Interview kommen. 10 Ebenen jeden Tag. Okay. Ab Montag. Die sich eintragen. Wenn jemand nicht braucht, dann braucht sich nicht einzutragen. Dann Sitzmeditation und 19.45 Uhr Vortrag. Da erst fange ich an mit Zusammenfassung von dem, was wir gelernt haben, und dann Zusammenfassung von Cittanupassana, wie es in Satipatthana Sutta ist, das ist ganz einfach, kann man in 2 Tagen oder so fertig machen. Und dann fangen wir an mit Anupada Sutta und mit ein bisschen detaillierter Erklärung von Cittanupassana. Okay? Das dann in vielleicht 2 oder 3 Tagen möchte ich das fertig machen. Dann bitte lesen Sie zu Hause, wenn Sie Zeit haben. Zu Hause, das heißt in Ihrem Zimmer. Damit Sie vertraut mit Inhalt sind, dann wir brauchen nicht unbedingt Wort nach Wort lesen. Ich nur werde mich konzentrieren an die Sachen, die wichtig sind. Und ich werde so vorausgesetzt, dass wir mit dem Inhalt schon vertraut sind. Dann bitte in der Freizeit lesen Sie diese Sutta, Anupada Sutta. Dann wir sind daran gewöhnt, meistens vor dem Schlaf kurze Rezitation und dann kurze Metta-Meditation. Dann habt ihr irgendwelche Vorschläge, was wir rezitieren sollten in diesem Kurs? Das Herzsutra. Herzsutra, okay. Noch? Weil wir Metta dann machen, dann Karaniya-Metta-Sutra. Karaniya-Metta-Sutra und Herzsutra. Herzsutra auf Sanskrit oder auf Deutsch? Lieber auf Deutsch. Jemand hat hier Sanskrit oder Pali gelernt. Auf Sanskrit ist es sehr interessant. Dann ich werde das selbst auf Sanskrit rezitieren, dann wir zusammen rezitieren auf Deutsch. Und dann Text? In Sanskrit? Gibt es einen Text in Sanskrit? Das man nicht mitnehmen? In Internet. Internet. Nein, ich kann ja so machen, dass auf einer Seite Deutsch, auf einer Seite in Sanskrit. Ja, das wäre klasse. Okay, das wäre nett. Und was noch? Genügt das oder noch etwas? Irgendwelche Mantra oder Dharani möchtet ihr lernen? Ja. Zum Beispiel, wenn ich in Asien lehre, ich lehre immer, weil in chinesischer, tibetanischer Tradition diese große Mitleid, Dharani, sehr beliebt ist, dann möchtet ihr lernen das? Ja. Dann ich werde auf Sanskrit rezitieren, diese große Mitleid Dharani von Avalokiteshvara. Okay? Ja. Und dann, wenn wir Zeit haben, ich übersetze das auf Deutsch. In China oder in Tibet, sie rezitieren das, aber verstehen nicht Inhalt. Aber Inhalt ist auch sehr wichtig. Ja. Und wie ihr vielleicht weiß, diese Dharani von großem Mitleid hat viele Versionen. Ich werde benutzen die einfachste Version. Ja? Nicht die lange Version. Ja, in China sind die Mantras Dharani sehr beliebt, auch natürlich in Tibet. Aber wir nehmen diese 3, das ist schon mehr als genug. Also Herzsutra auf Deutsch und auf Sanskrit. Michael übernimmt die Aufgabe. Ja, Metta Sutra auf Pali und Deutsch. Wir machen dann so, damit es nicht zu zeitanspruchsvoll wird. Wir machen einen Tag Pali, einen Tag Deutsch. Ja? Ja. Herr Sutra ist sehr kurz, das können wir nur beide jeden Tag Deutsch und Sanskrit machen. Und diese Dharani machen wir auch einen Tag. Nein, ihr habt nicht den deutschen Text. Und im Internet? Doch, alles. Hast du deutschen Text? Ja, wir haben Computer. Und Sanskrit auch, ja? Na prima, wir haben alles. Dann, wir freuen uns schon am Morgen. Und jetzt seid ihr sehr müde oder wollen wir noch ein bisschen zusammen meditieren? Ja, noch ein bisschen meditieren. Und bevor wir meditieren, sollen wir ein bisschen rezitieren, damit wir Herzsutra. Wer kann auswendig auf Deutsch? Dann ich rezitiere auf Sanskrit Herzsutra und Dharani von großem Mitleid. Und dann meditieren wir Metta und dann gehen wir Hayaya, wie wir in Tschechien sagen. Wie sagt man auf Deutsch? Hayaya? Hayaya. Hayaya. Ja, wir haben brauchst du Licht? Ich brauche innere Licht. Das brauchen wir alle. Dieses nur ein bisschen mehr, dann heute ausnahmeweise wieder, wir machen Schluss nach 9 Uhr oder so, spätestens 9:30 Uhr, damit diejenigen, die lange Fahrt hinter sich haben, sich gut ausruhen können. Dann jetzt erst Herzsutra. Diejenigen, die das kennen, können mit mir rezitieren. Das fängt an mit Verehrung von der Gottheit von Weisheit. Pragya Paramita. Om Namo Bhagavatyai Arya Pragya Paramitayai Arya Avalokiteshvaro Bodhisattva Gambiram Pragya Paramitacharyam Charamano Vyavalokayatisma Panchaskandastamsha Svabhava Shunyan Pashatisma Iha Shariputra Rupam Shunyata Shunyata Iva Rupam Rupam Napritak Shunyata Shunyataya Napritak Rupam Yat Rupam Sa Shunyata Ya Shunyata Tat Rupam Eva Meva Vedana Samya Samskara Vijnani Iha Shariputra Sarva Dharma Shunyata Lakshana Anutpana Aniruddha Amala Avimala Anuna Aparipurna Tasmat Shariputra Shunyataya Na Rupam Na Vedana Na Samgya Na Samskara Na Vijnanam na chakshu shotra gana jihva kaya manamsi na rupa shabda ganda rasa spashtavya dharmaha na chakshu vijnana dhatur yavan na mano vijnana dhatur na avidya akshayo yavan na jara maranam na jara marana akshayo na dukha samudaya nirodha margaha na jnanam na praptir na praptihi tasma chari putra praptitva bodhisattvasya pragya paramita mashritya viharati achita avarana chita avarana nastitva atrasto viparyasa tikranto nishta nirvana prapta triadva vyavastita sarva sambuddha pragya paramita mashritya anuta samyak sambodhim api sambuddha tasmad yatavyam pragya paramita mahamanto mahavidya manto anutara manto sama asama mantra sarva dukha prashamana satyam amityatvat pragya paramitaya ukto mantra tatyatha gate gate paragate parasamgate bodhisvaha. Das ist Pragya Paramita Hridaya Sutra. Und jetzt die Grundlage für Verständnis von diesem Sutra. Das ist dann die Dharani von großem Mitleid von Avalokiteshvara. Namo Ratnatrayaya Namo Arya Avalokiteshvaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Om Sarva Bhayeshu Trana Karaya Tasmai Namaskritya Imam Arya Avalokiteshvara Tava Nila Kanta Namo Hridayam Avartaishyam Sarva Arta Sadhanam Shubham Ajeyam Sarva Bhutanam Bhava Marga Vishudakam Om Tat Yatha Aloke Aloke Loka Mati Atikrante He He Hare Maha Bodhisattva Smara Smara Hridayam Kuru Kuru Karma Sadhaya Sadhaya Dhuru Dhuru Vijayante Maha Vijayante Dhara Dhara Dharendreshvara Chala Mala Vimala Amala Mukti Ehi Ehi Lokeshvara Raga Visham Vinashaya Dvesha Visham Vinashaya Moha Chala Visham Vinashaya Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Mala Bulu Bare Padma Nabha Sara Sara Siri Siri Suru Suru Bodhya Bodhya Bodhaya Bodhaya Maitreya Nila Kanta Darshana Praharadaya Swaha Mahasiddhaya Swaha Siddha Yogeshwaraya Swaha Nila Kantaya Swaha Chakrayuktaya Swaha Padmahastaya Swaha Shankha Shubdane Bodhanaya Swaha Vama Disha Stita Krishna Jinaya Swaha Vyagra Charma Nivasanaya Swaha Namo Ratnatrayaya Namo Arya Avalokiteshvaraya Om Siddhyantu Mantra Padhaya Swaha. Und jetzt dann meditieren wir Metta. Wie meditieren wir Metta? Jeder weiß. Wir wünschen uns selbst und wir wünschen allen Wesen, dass sie ohne Feinde sind. Ohne Zorn, oder ohne Resistenz, ohne Hindernisse, und dass sie sich in Glückseligkeit tragen, sich selbst in Glückseligkeit tragen, dann wir werden vielleicht, wenn die Zeit erlaubt, dann es ein bisschen systematisch lernen, aber jetzt so einfach. Diese Metta-Übung ist sehr günstig für Entspannung und für diese Anapana-Meditation, dass wir lernen werden. Entspannung ist die Grundlage, in dem Objekt der Betrachtung ist der ganze Körper. Und es muss sehr entspannt sein, damit man sieht dann diese feine Atmen. Wir werden darüber noch sprechen können, nicht nur hier, aber im ganzen Körper. Der ganze Körper beteiligt sich an Einatmen und Ausatmen. Das ist Besonderheit von dieser Methode. Wir werden darüber morgen sprechen können. Also, wir benutzen dann Metta-Meditation, um uns vollkommen im Zustand von Prashraddhi, Pasadi, Klarheit und Entspannung bringen. Und dann wir lernen allmählich über Atmen zu meditieren. Und die Prinzipien wir erklären morgen. Jetzt dann sitzen wir 3/4 Stunde und um 9 Uhr machen wir Schluss. Okay, gibt es irgendwelche Vorschläge, was wir noch machen könnten oder machen sollten? Ist gut, Frank ist zufrieden. Wenn Frank zufrieden ist, sind wir alle bestimmt zufrieden. Weil Frank hat viele Erfahrungen. Okay, dann meditieren wir. Ah ja, ich habe Stoppuhr. Bringst du das? Keine. Geht das so am Ende? Ja, angenehme Schall. Okay. Übertragung von Verdienst an alle Wesen, für wenig Verdienst, dass wir uns bemüht haben. Ich rezitiere nicht auf Chinesisch, sondern auf Bali lieber. Vielleicht kennt ihr diese Rezitation, dann können Sie mit rezitieren, wenn nicht, dann vielleicht schreiben, können wir das aufschreiben. Ich mache einfache Version. Eta vata chame hi sambadam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhya. Eta vata chame hi sambadam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabasampatisidya. Eta vata chamehi sampadam punya sampadam. Sambe satta anumodantu sabasampatisidya. Aka satta chabumata deva naga mahidika punyanta anumoditva chiramrakantu lokasasana. Aka satta chabumata deva naga mahidika punyanta anumoditva chiramrakantu desana. Aka satta chabumata deva naga mahidika punyanta anumoditva chiramrakantu tumampara. Devo vasatu kalene sasa sampati hotucha pito bhavatu lokocha raja bhavatu dhammiko. Sadhu, sadhu, sadhu. Gute Nacht. Und morgen fängt wie üblich nach dem Programm. Und so wird es jeden Tag sein. Das Programm wird aufgehängt. Ja, ist schon. Schon aufgehängt. Wir machen uns familiär mit dem Programm und versuchen, genau nach dem Programm zu machen.